Der Fußmarsch von Afghanistan zurück nach Moskau dauerte länger als erwartet. Ich war unwissentlich dorthin befördert worden, um einen überzähligen Sultan oder auch zwei zu ermorden. Dort oben in der Hindukusch-Gebirgskette herrschte dichter Verkehr. Die vorbeiziehenden Dromedare nahmen einen verdächtig stinkenden, unrasierten, zerlumpten Anhalter wie mich nicht mit. Ich, Jewgeni Marlow, ehemaliger Schnüffler, ehemaliger Taxifahrer, ewiger Sündenbock und wandelnder Dummkopf. Oder was immer sie aus mir machen wollen, wenn der Preis stimmt. Was nie der Fall war oder ist. Doch irgendwann schlich ich wieder durch mein altes Moskauer Quartier. Der schwarze, matschige Märchenschnee kitzelte meine Zehen durch die gähnenden Löcher in den Leichen meiner Schuhe. Und der Nordwind drückte meine Backen gegen die Kiefer. Während meiner Abwesenheit hatten sie das abrissreife, verkommene Gebäude, in dem einst mein Büro gewesen war, niedergerissen und einen funkelnagelneuen Slum gebaut, mit all seinen Unannehmlichkeiten. Marlow und die Kremlpille von David Zane Meyrowitz. Regie Jörg Schlüter. Ich brauchte nur die verkleisterten, geschwärzten Wände mit Sowjet-Qualitätsklopapier abzuschmirgeln, die Tür mit dem Inhalt der vergessenen Flaschen Formaldehyd, die ich in den Katakomben gefunden hatte, zu lackieren und nach all meinen Jahren von Psikuschka, Gefängnis und forciertem Exil ein beschriftetes Pappschild aufzuhängen. Marlow, Privatdetektiv. Dienstbereit für geschäftliche Angelegenheiten oder was immer sie im Sinn haben, wenn der Preis stimmt, was nie der Fall ist. Falls Sie die Damentoilette suchen, Schwesterchen, hier war mal eine, glaube ich. 4 Kilometer die Straße runter, beim Danilowski-Friedhof links und dann im Sprint den Boulevard überqueren, wenn Sie das wagen. Und wenn ich einen Detektiv suche? Zum Beispiel diesen... Jewgeni Marlow? Man hat mich darauf hingewiesen, dass eine Flasche Cognac aus Armenien der Eintrittspreis zu diesem Büro sei. Für den Anfang, Goldlöckchen. Nur für den Anfang. Danach sind es 75 Rubel die Stunde. 35% Vorschuss plus Ausgaben. Gehört da ein Name an dieses rougeverseuchte Punin? Oder haben Sie sich einfach aus einem meiner Kater materialisiert? Wanda Karlovna. Aber ich bin nicht meinetwegen hier. Das sind sie nie. Es geht immer um eine missratene Schwester oder ein Haustier, das Amok läuft. Sie müssen mir den Vorschuss im Voraus zahlen, das heißt vor 5 Minuten. Wollen Sie nicht wissen, warum ich hergekommen bin? Irrelevant, unter den gegebenen Umständen, Schwesterchen. Wenn Sie Rubel haben, ist mein nüchterner Magen käuflich. Trinken auf nüchternen Magen wird Ihnen nicht gut tun. In Ihrem Zustand. Oh, nichts wird meinem Zustand gut tun, junges Fräulein. Ich muss nur etwas Protein in mein System bringen, um meine Instinkte zu schärfen und das graue Sonnenlicht zu ertragen. Also, Sie haben gesagt, Ihr Mann ist mit seiner Mätresse abgehauen, hat dabei aber vergessen, seine Hose anzuziehen. Und als er durch den Kamin runtergeklettert kam, haben Sie ihm in die linke Jeitza geschossen und die Kugel ist abgeprallt und hat Ihre Lieblings-Ming-Vase getroffen. Nichts dergleichen, habe ich gesagt. Und was haben Sie dann gesagt? Mein Großvater... Sie haben Ihren Großvater erschossen. Hören Sie zu. Nein, Sie hören jetzt zu, Goldlöckchen. Niemand auf der ganzen Welt weiß, dass ich wieder in Moskau bin. Die Nikotinflecken auf meinem Schreibtisch sind noch kaum trocken. Und ganz plötzlich taucht von nirgendwo aus diesem besten aller möglichen Paradiese des Volkes eine Kundin auf. Also, bevor ich richtig böse werde, statt nur grob und ausfällig, was ich von Natur aus bin, sagen Sie mir, wie Sie einfach aus heiterem Himmel in dieses Rattenloch gefallen sind. Ich habe Sie im Telefonbuch gefunden. Falls Sie die Wahrheit sagen, können Sie das Exemplar auf dem Schwarzmarkt als Antiquität verkaufen. Sehen Sie... Was ist Ihr Spiel? Kein doppeldeutiges Gerede, davon kriege ich Nesselsucht. Mein Großvater... Der schon wieder... muss das Land verlassen. Und Sie wollen, dass ich ihm eine Postkarte schicke und sage, wie sehr ihn die ganze Bande hier vermisst? Ich will, dass Sie ihn begleiten. Ich bin gerade erst von einem verlorenen Wochenende aus Kabul zurückgekommen, Honigpüppchen. Nach letzten Berechnungen hat das über ein Jahr gedauert. Das Einzige, was ich jetzt tun werde, ist schlafen. Hier ist Ihr Vorschuss. Zählen Sie es vor meinem guten Auge. Links. Es sind 700 Rubel. Und wann kriegt das schlechte Auge den Rest zu sehen? Wenn mein Großvater heil in... In wo? Im Himmel? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Vielleicht kann er das. Nein. Er darf nicht wissen, dass Sie ihn begleiten. Er würde das nie akzeptieren. Ah. Wenn ich also richtig verstanden habe, ich soll einem greisen Opa folgen, den ich noch nie gesehen habe und dessen Namen man mir nicht sagt, hin bis zu einem nicht genannten Ziel und dann zurückkommen und meinen Verdienst von jemandem kassieren, der unter falschem Namen mit mir redet. Warum sagen Sie, dass ich einen falschen Namen benutze? Laufen Sie nicht mit einer Handtasche mit den Initialen MB herum, behaupten aber, Wanda Karlovna zu sein? Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Malow. Mein Großvater ist Jude. Oh, ich gratuliere. Meiner war ein Säufer. Ich nehme an, das macht uns beide mehr oder weniger zu Waisen zweiten oder dritten Grades. Malow. Malow, ich hätte nie gedacht, dich je lebend wiederzusehen. Pech gehabt, Jakowitsch. Offiziell warst du seit Jahren so gut wie tot. Das entspricht perfekt meinem Selbstbild. Aber mach kein Smalltalk mit mir, Jakowlew. Ich bin hier, ich wag's, es geschäftlich zu nennen. Verboten, Malow. Du bist Staatssicherheit und da gibt es so etwas wie verboten. Du bist verboten, Malow. Unberührbar, schon seit Jahren. Ich sollte nicht einmal irgendwo in deiner Nähe gesehen werden. Wenn ich offiziell tot bin, kann mich niemand sehen. Irgendwer kann, anscheinend. Oben. Im Kreml? Aber dieser Fall hat nichts mit oben zu tun. Tut mir leid, Malow. Ich darf dich nicht anfassen. Na gut. Dann falte deine Hände hinter dem Rücken, bleib jungfräulich und sag mir leise, in was ich da gerate. Der guten alten Zeiten wegen, Jakowlew. Als wir noch Straßenbullen waren und gemeinsam verdächtige Verbrecher aus fahrenden Autos stießen, nur so zum Spaß. Nostalgie. Naja. Also wenn du noch leben würdest und ich mit dir sprechen würde, was... Verboten ist, ja. Es stinkt, Malow. In welchem Nasenloch? In allen dreien. Hör zu. Großpapi will ins Exil und braucht eine Eskorte. Er hat sein Ausreisegeld bezahlt, hat sein Visum, wurde mir gesagt. Aber Goldlöckchen macht sich Sorgen, ob er es auf die andere Seite schafft. Unbegleitet, unbewacht. Wieso? Er ist Jude. Na und? Juden können schon seit Jahren Ausreisevisa bekommen. Kein Ding, Brezhnev hat gutes Geld damit gemacht. Wo ist der Haken? Sag du's mir, Jakowlew. Mach einen großen Bogen, Malow. Juds sind schlechtes Geld. Heimtückisch. Denk an Stalin und seine Ärzte. Das ist Zuris. Aber es ist ein Fall. Ein Fall. Mein erster seit langer Zeit. Echtes Geld. Ich brauche neue Schuhe. Es stinkt bis zur Spitze der Synagoge. Und zurück zum Torpfosten. Ach, es war absolut nicht das, was ich erhoffte, um meine wackelige Karriere anzukurbeln. Nein, was ich brauchte, war ein eifersüchtiger Ehemann, der seine Frau aus einem fahrenden Zug geschmissen hatte und mich anheuerte, die Körperteile in einer verlassenen Taiga zwischen Dörfchen X und Dörfchen Y einzusammeln. Zum Beispiel. So, alles ist bereit für morgen Nacht. Alles außer Ihrem Privatdetektiv. Aber wo soll ich bis morgen Nacht jemand anderen finden? Warum begleiten Sie den alten Mann nicht selbst? Das lässt er nicht zu. Darum wollte ich, dass ihm jemand folgt, den er nicht kennt und der dafür sorgt, dass er heil ankommt. Hat er irgendwelchen Ärger? Natürlich nicht. Warum fragen Sie das? Trouble ist meine Muttersprache, Goldlöckchen. Und ich erkenne diese Sprache, wenn ich sie höre. Sagen wir mal so, es gibt Leute, denen es lieber wäre, wenn er Moskau nicht verlassen würde. Und sagen wir mal so, der theoretische Privatdetektiv, den Sie für morgen Abend anheuern wollen und der nirgendwo in der Umgebung von Moskau oder einem Radius von 5000 Kilometer zu finden ist, soll das Leben für jene unangenehm machen, die das Leben für den alten Opa unangenehm machen könnten? Sagen wir mal so, er muss wachsam sein. Nachdem ich also die Hälfte des Vorschusses zurückgegeben, minus Ausgaben natürlich, und die tränenreiche Wanda Karlovna mit einer definitiven Ablehnung ihres Angebots in die Oberschule zurückgeschickt hatte, begann ich, meine Reisetasche zu packen. Die letzten Tropfen des armenischen Cognacs, eine Zufallsauswahl aus meiner gut sortierten Sammlung von Reisepässen, diesmal auf den Namen von Nikolai Ryschkow, und eine sehr prüde Mädchenillustrierte in paschtunischer Sprache, die ich in Kabul aus einem Abfallhaufen gezogen hatte. Und da war ich. So gut wie tot für die einen, verboten für die anderen. Aber mit einem bezahlten Flugticket. Um einen gewissen Abraham Fleckenstein, 73, nach Jerusalem zu begleiten. Über Jerewan, Athen und Tel Aviv. Das Foto von Fleckenstein, das man mir gegeben hatte, war eindeutig das von einem jüngeren Mann. Aber man hatte mir versichert, dass ich ihn an seinem kahlen Schädel erkennen würde. Mit rotem Muttermal. Und an seiner ledernen Aktentasche, die er immer mit sich trug und die auf der Rückseite einen Davidstern eingeprägt hatte. Auch das noch. 5 Minuten vor dem letzten Aufruf für den Jerewan-Flug gingen jede Menge orthodoxer Popen und ein Grüppchen besser gestellter Zigeuner an Bord. Aber niemand, der hätte vorgeben können, Fleckenstein zu sein. Selbst nicht mit einer Clownsperücke. Bedauere. Sie haben einen Flugschein nach Jerewan? Ihre Maschine startet gerade von Gate 12. Startet noch ein anderer Flug, zur gleichen Zeit. Istanbul, der letzte Flug heute Abend. Ändern Sie mein Ticket. Der Istanbul-Flug startet ebenfalls gerade. Rufen Sie an, sagen Sie, ich sprinte sofort hin. Aber... Hören Sie, meine sterbende Mutter sitzt in der Maschine. Glauben Sie, sie kann da oben in den Himmeln abkratzen, ohne dass ihr liebster Boytschik ihre haarigen Handgelenke streichelt und ihr ein letztes Orchi-Chornie summt. Es war, was wir in knallharten Pokerrunden ein kalkuliertes Drauflosraten nennen, was innerhalb von Sekunden zu ungeahntem Reichtum, meistens aber zu Bankrott führt. Während ich auf der Suche nach meinem Platz den Gang entlang ging, wusste ich irgendwie, dass Marlows alter Schnotz immer noch funktionierte. Trotz der zahlreichen Frakturen, die von ziellosen, gedankenlosen Fäusten in längst vergangenen, kalkulierten Missverständnissen verursacht worden waren. Und tatsächlich, da saß an ein Fenster gedrückt der alte Großpapi und hielt in alle Richtungen Ausschau. Nach was? Tränenüberströmten Verwandten? Feinden auf dem Rollfeld? Ist dieser Platz vergeben? Nein, ich übrigens auch nicht. Ich hatte mich in die Nähe gesetzt, an das gegenüberliegende Fenster in der gleichen Sitzreihe, so dass ich ein diskretes Auge auf Fleckenstein werfen konnte. Doch jetzt wurde er von den üppigen Formen meiner neuen Nachbarin verdeckt. Geschäft? Wann immer du willst, Püppchen. Ich meine, fliegen Sie geschäftlich nach Istanbul? Fliegen Sie nach Istanbul nur, um Smalltalk zu machen? Ich versuche nur freundlich zu sein. Das ist hier im Paradies des Volkes wirklich was Besonderes. Normalerweise nickt man nicht einmal einem Nachbarn oder einem Passanten auf der Straße zu. Was macht Sie so schwatzhaft? Hat sich Ihr Papa mit einem Rotkehlchen gepaart? Ist meine Natur. Na bravo für Mutter Natur. Sie hat schließlich auf ein siegreiches Pferd gesetzt. Habe ich was falsch gemacht? Im Gegenteil. Allein das überwältigende Lotus-Mask-Parfüm aus wo? Tbilisi, würde ich sagen. Und die diskreten Spitzen ihrer Nylonstrümpfe, die sich unter ihrem Rock abzeichnen, reichen aus, das seit langer Zeit im Winterschlaf befindliche Menschenwesen in mir aufzuwecken. Was ist denn Ihr Problem? Mein Problem ist ganz einfach das, Lotus-Mask. Da sind mindestens 12 freie Sitze in diesem Flieger. Aber Sie haben es vorgezogen, Ihren süßen Tuchus neben mich zu pflanzen. Ausgehend von der Tatsache, dass nicht einmal Pferdefliegen irgendwas Schmackhaftes an meiner armen Person finden würden, bin ich gezwungen zu folgern, dass Sie entweder einen schrecklichen Fehler begangen oder Hintergedanken haben. Und wissend, dass Feuerwaffen auf Passagierflügen verboten sind und dass der 38er unter Ihrer Achselhöhle, ich würde sagen ein Nagant M1895, einfach was mit meiner Anwesenheit in diesem Flugzeug zu tun haben könnte, finde ich mich vor der schwierigen Entscheidung, entweder meinen Anwalt mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen oder Ihre Vorderzähne aus dem strahlenden Zahnpasta-Grinsen zu entfernen. Sie sind also der berühmte Marlow. Nun, ich sollte eigentlich der anonyme Nikolai Ryschkow sein, wie mein Pass behauptet. Ich erspare es mir, nach Ihrem Namen zu fragen, weil der, wie immer er lautet, falsch ist. Aber vielleicht können Sie mir sagen, welches unserer offiziellen Schlägerkommandos Ihr Nagant M1895 repräsentiert. Marlow, Marlow, Sie waren doch selber dabei. Würden Sie es mir sagen? Die letzte Frage, die noch bleibt, könnte sein, was treiben Sie hier auf diesem Nachtflug nach Istanbul? Oh, ich leide an Schlaflosigkeit. Nachtflüge sind genau das Richtige, wenn die Matratze nicht mitspielt. Und was ist Ihre Begründung, Schlägerkönigin? Um mir mit ihrem eisigen Gift zu antworten, drehte sie sich kurz um und gab mir die Sicht auf Fleckenstein frei, wo ich ganz klar sehen konnte, dass er nicht mehr auf seinem Platz saß. Gehen Sie irgendwo hin? Nun, vielleicht mal schnell Pipi machen. Wenn Sie so freundlich wären, Ihr Hindernisbein und den plötzlich indiskreten Nagant-Revolver aus meinem Weg zu nehmen? Oder wäre es Ihnen lieber, dass ich einen Umweg über Ihr Gesicht mache, Drachenbraut? So ist schon besser. Ich nahm an, Großpapi war nur dabei, seine überreizte Prostata an der Toilette zu erleichtern. Doch das grüne Licht war an und er war nicht drin. Als das Flugzeug abhob, saß er direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt, als ich methodisch von Reihe zu Reihe ging, war klar, dass er verschwunden war. Da blieb nur die Cockpitkabine, wo böse kleine Boychicks wie ich normalerweise nicht zugelassen sind. Nun, ich hätte ja der Briefträger sein können, der Weihnachtsgeschenke bringt. Das konnte keiner wissen. Also machte ich die Tür auf und ging hinein. Vor mir, durch das Cockpitfenster, zeigte mir der Himmel sein liebevolles Lächeln. Hey, aufwachen. Nach all diesen Jahren kann meine Birne einen professionellen Schlag von einem gewöhnlichen Straßenknockout unterscheiden. Dieser letzte stammte von jemandem, der seine Sache verstand. Die Art meines Sturzes und meiner Ohnmacht sagte mir das. Und auch der billige Wodka, den sie mir offensichtlich eingeflößt hatten, damit ich aussah wie ein mieser Penner, der nur auf der Straße umgekippt ist. Wasser. Aber auf welcher Straße? Ich Sie sind im Taksim-Viertel, in Istanbul. In Polizeigewahrsam, würde ich sagen. Dem Geruch nach. Sie sind in einem islamischen Land. Wir dulden keine Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Wo sind Ihre Papiere? Ja, offenbar gestohlen. Mhm. Wer sind Sie? Malov, Privatdetektiv aus Moskau. Seien Sie nicht lächerlich. In Moskau gibt es keine Privatdetektive. Doch, einen. Was tun Sie in Istanbul? Jemandem folgen? Mhm. Wem? Einem ewigen Juden, Abraham Fleckenstein. Wer ist das? Keine Ahnung, Bruder. Wo ist er? Er war mit mir auf dem Moskau-Flug. Dann verschwand er. In der Luft? Ja, scheint so. Ich habe ihn in der Pilotenkabine gesucht und bin aufgewacht in Taksim. Taksim. Hm. Wer soll Ihnen diesen Unsinn glauben? Niemand. Warum erzählen Sie ihn dann? Weil er wahr ist. Mein Verhörer stellte sich als Inspektor Özbey heraus. Einfach ein aufrechter Bulle, der seinen Job macht, schätzte ich. Und der überlegte, was er mit einem Besoffenen aus dem Paradies des Volkes ohne Pass, Bargeld oder Reisechecks für eine Rückreise nach Hause machen sollte. Also sperrte er mich ein, was Taksim zu meinem eindrucksvollen Curriculum vitae internationaler Gefängniszellen addierte, das inzwischen fast zu einer Art Weltrekord geworden sein musste. Doch kurz nachdem ich mit einer 5-Sterne-Suppe aus zerkrümeltem Milchpulver und lebendigen Rüsselkäfern gefüttert worden war und mich eben auf der frisch desinfizierten Zementmatratze ausgestreckt hatte, ging die Tür auf. Und ich wurde von 2 Gefängnisaffen aus dem Hotel eskortiert und aufgefordert zu verschwinden. Da war ich also plötzlich wieder ein freier Mann. Ohne Anklage, ohne weitere Verhöre. Ohne Auslieferung nach Moskau. Simpel. Das konnte nur eins heißen. Ich wurde als Reisetaube benutzt, um zu sehen, in welches Fenster ich heimfliegen würde. Aber selbst ein blöder Schlappschwanz sollte nicht so riechen wie ich, nach all diesen Stunden ohne mein Eau de Cologne. Ich musste dem Schatten, der mir nachschlich, und wer immer das war, eine vornehmere Duftspur hinterlassen. Ich hatte mein Hemd seit Monaten nicht mehr gewechselt. Und hier auf dem frühmorgendlichen Marktplatz hing die Art von Haute Couture, über die man mit einem toten aserbaidschanischen Alkoholiker handeln konnte. Genau das Richtige für mein allzu scheues Portemonnaie. Und plötzlich, dort auf dem verbeulten Eisenhändlerwagen, lag der beste und treueste der alten Kumpel. Einer, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ich glaubte ihn für immer verloren. Und jetzt schenkte er mir dieses zahnlose Grinsen im Morgendunst. Wie viel für dieses wertlose Stück Schrott? Verrostet. Tut's nicht. Dann sind wir 2. Wie viel? Nicht zu verkaufen. Dekoration. Ich nehm's. Wie viel? Nicht zu verkaufen. Keine Munition. Nebensache. Wie viel? Könntest dir es nicht leisten. Aber es ist kaputt. Verrostet. Ohne Munition. Nur zur Dekoration. Warum ist es plötzlich so teuer geworden? Weil du es so unbedingt haben willst. Ja, ich wollte sie wirklich unbedingt haben. Eine 9x19mm Parabellum-Luger. Nicht genau die gleiche, die meiner komatösen Person vor einigen dunklen Jahren in Irkutsk, Sibirien, schändlicherweise geklaut worden war. Aber vielleicht, ja, vielleicht war ja die hier ein entfernter Verwandter. Okay, kleiner Freund, das reicht jetzt. Du hast meinem Geruch schon geraume Zeit hinterhergeschnüffelt, aber jetzt hat der Wind gedreht. Sappe! Am Nacken! Hör zu! Vielleicht hast du ja eine verstopfte Nase. Ich kann dir helfen. Ich stecke diese Luger in dein linkes Nasenloch. Vielleicht kann ich deine Nasenhöhle etwas öffnen, um deinen Geruchssinn zu befreien. Und wenn es dir lieber ist, können wir die Operation verschieben, bis du mich direkt zu dem führst, der dich dafür bezahlt, mir zu folgen. Was meinst du, kleine Kröte? Sollen wir den ganzen Weg Froschhüpfen spielen oder soll ich deine Leiche in die nächste Mülltonne werfen? Er war wirklich ein winziger Kerl. Vielleicht ein oder zwei Chromosomen größer als ein Meter. Und ähnelte tatsächlich einer Waldkröte von der niedlichen Art, die einem auf die Hand pisst, wenn man sie nur freundlich streicheln will. Er watschelte vor mir her und ich hätte ihn durchaus an der Leine haben können. So sehr ähnelte er einem Mitglied der menschlichen Rasse. Er führte mich durch den dunkleren und sichtlich unfreundlicheren Teil der Stadt. Und wenn ich ihn darüber ausfragte, war alles, was er von sich gab, ein komisches Krächzen. Nichts sprechen, nichts sprechen. Er rannte schnell und ich fragte mich, warum er nicht einfach davonflog. Er war klein und gelenkig und hätte mich abhängen können, noch ehe ich meine Lunge dazu gebracht hätte, für Verfolgung zu stimmen. Ich fragte ihn sogar, warum. Nichts sprechen, nichts sprechen. Doch dann begriff ich, warum. Er war einfach beauftragt, bei mir zu bleiben. Er lief, wohin ich gerade lief. Der perfekte Plan für den perfekten Dummkopf. Marloff, Marloff. Selbst wenn Mutter Schicksal dein Gesicht damit tapeziert, kannst du das Eindeutige noch immer nicht erkennen. Nichts sprechen. Nichts sprechen, nichts sprechen. Na, was meinst du, Kröte? Sollen wir vielleicht hier lang oder da? Nichts sprechen, nichts sprechen. Nichts sprechen, nichts sprechen. Die Kröte war abrupt vor der alten Ruine eines baufälligen Gebäudes stehen geblieben. Er stand mit dem Rücken zu mir und ich wartete, dass er weiterrennen würde. Doch plötzlich schossen seine Hinterbeine rückwärts wie Raketen durch die Lücke zwischen seinem Oberkörper und dem Ziel zwischen meinen Beinen. Das war ein perfekter Flugbahn. Und mit hallendem Klingeling trafen. Ich hatte alle Mühe, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Zweimal in 24 Stunden, das reicht, Dummkopf Marloff. Aber ich konnte schnell erkennen, dass die Kröte nicht wirklich die Absicht hatte, mir Schaden zuzufügen. Nur mich zu einem lahmen, sich in Schmerzen windenden, atemlosen Schatten meines ehemaligen Selbst zu machen. Gerade genug, dass mir dieser mickrige Zwerg Handschellen anlegen, mich am Nacken packen und meinen hilflosen Tuchus in das Gebäude zerren konnte. Zwei Stockwerke hinauf auf dunklen Wendeltreppen, polternd wie ein Sack ranzigen Mehls. Das ist also die schmutzige Wäsche. Erwarten Sie nicht, dass er antwortet, Lady. Eher nix sprechen, nix sprechen. Halt die Klappe und sprich, wenn du gefragt wirst. Oh, du kannst ja sprechen, sprechen. Werden die Wunder nie aufhören? Am Tag, wo die Wunder aufhören, schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Da kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein, stolze Mutter. Was wollen Sie denn mit dem Ding da machen? In Handschellen. Ihre Augenhöhlen auf die Rückseite Ihres Hirns schießen vielleicht? Mein Finger findet noch immer den Abzug. Von einer ungeladenen Parabellum Lugar? Woher wissen Sie, dass sie ungeladen ist? Ich kann hell sehen. Ja, ja, ja. Jetzt, wo das Höllenfeuer in meiner Jaiza zu banaler Agonie abklang, konnte ich die langbeinige, rothaarige Kreatur betrachten. Gut vier Köpfe größer als die Kröte. Ein Hauch von Zigeunerin, wilde, glühende Augen und ein Mund, der geeignet war, Schwerter zu schlucken. Vielleicht möchten Sie mir verraten, was Sie in Istanbul machen? Nun, stattliche Schwester, in Aserbaidschan bin ich nach rechts statt nach links abgebogen und auf der falschen Seite des Gebirges gelandet. Diesmal hast du nicht getroffen. Nix sprechen. Das waren nur meine Kischkas. Denn rumrennt ein paar Kilometer vor der Herr, Großmaul. Seit wir uns kennen, hast du dich für einen Schnüffler deiner vermeintlichen Fähigkeiten schon mindestens 7-mal schwer verrechnet. Entweder bist du zu selbstgefällig oder deine berühmten Weltklasse-Synapsen sind verfault. Es beschämt mich, eine solche menschliche Flasche bewusstlos zu prügeln. Wenn wir unser kleines Business mit dir hier abgeschlossen haben, badest du im Bosporus. Schau, wir wollen deinen Besuch nicht unnötig in die Länge ziehen, sagte die Tarantel zu der Mücke. Deine Zunge ist wie dein Ruf, Marloff. Unkontrollierbar. Oh, und du hast Augen wie eine Hellseherin. Diona, unergründlich. Aha. Ich würde dich sogar auf der dunklen Seite des Monds an deinen Fingernägeln erkennen. Sogar aus 3 Metern Entfernung können sie meine Haut durch meine Kleider hindurch zerkratzen. Diona Davitashvili, des Kremls private Wunderheilerin, so nannte man sie jedenfalls. Ich hatte immer nur ihre Stimme aus meinem klapprigen Kurzwellenradio gehört. Und das allein schon verursachte mir elektrisierende Kopfschmerzen. Wenn sie sprach, konnte man den Strom aus ihren Fingern spüren, wie er durch den Lautsprecher direkt in das Gehirn kam. Wo ist der Jude, Marloff? Wir müssen ihn dringend finden. Für mich sogar noch dringender. Ich habe den allerletzten Rest von meinem Vorschuss für eine rostige Luger ausgegeben, die nicht einmal schießt. Geld ist kein Thema, Marloff. Du kriegst, was du willst. Ich wette, das sagst du zu all den Jungs, Diona. Aber meine alte Babuschka aus dem Ural lehrte mich niemals, Bonbons von dämonenäugigen Zigeunerfrauen anzunehmen. Tut mir leid, kein Deal. Weißt du, dass wir dich foltern können, bis dir das Geständnis aus dem Maul tropft wie Eiter? Nein, weiß ich nicht. Aber wenn du vielleicht die Melodie summst, Rumpelstilzchen, könnte ich sie auf meiner Harmonika spielen. Diesmal erwischte ich den Tritt der Kröte mit meinen Handschellen, lenkte ihn mit dem Metall seitlich ab und zielte nach oben auf die Kehle. Nicht wirklich ein Zuckerschlecken, einen normal großen Affen mit den kurzen Handschellen zu würgen, aber der Miniaturkopf der Kröte passte perfekt dazwischen. Bis ich plötzlich spürte, dass sich mein Mund mit einer Flüssigkeit füllte, die mich an Krötenpisse erinnerte, wenn ich je das Vergnügen gehabt hätte, sowas zu trinken. Vorzugsweise mit einem Bourbon Chaser. Gute Nacht, meine Damen. Gute Nacht. Ist es eine Angewohnheit bei Ihnen, dass Sie ständig ohnmächtig werden? Sie wissen, wie das ist, Inspektor Özbe. Die einen sind besessen von Frauen, die anderen von billigem Fusel. Und wieder andere verspielen das Kindergeld. Oh, mein Steckenpferd ist nun mal die Ohnmacht, da kriege ich meinen Kick. Was war's diesmal? Sie haben Drogen genommen. Sie haben sich selbst betäubt. Schlafmittel. Ja, 2 Löffel vorm Schlafen gehen nie auf leeren Magen und eine Stunde danach nicht schwimmen. In der Türkei ist das verboten. Ja, ja, und Wodka ebenfalls, ich weiß noch. Wie haben Sie mich hier gefunden? Ihnen ist von Anfang an jemand gefolgt. Wollen Sie sagen, die Kröte war nicht einer von Ihnen? Wer ist die Kröte? Meine Offiziere sind Ihnen gefolgt. Ja, und Sie sind gerade rechtzeitig gekommen, um die Übeltäter festzunehmen, vermute ich. Welche Übeltäter? Die Kröte! Und Juna Davatishvili! Hier war niemand, als wir reingekommen sind. Und meine Handschellen? Halluzinationen? Wahrscheinlich von Ihren Drogen. Wo bin ich hier? In einem verlassenen Lagerhaus. Hier ist niemand. Nur ein paar Wanderratten und Sie. Die perfekte Kombination. Und ich vermute, Sie sind hier in meinem kuscheligen Nest aufgetaucht, um mich zu informieren, dass ich wieder unter Arrest stehe. Nein. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir Ihren Juden gefunden haben. Tod im Bosporus. War das nicht für mich vorgesehen? Wer weiß. Ich nehme an, Sie wollen, dass ich ihn identifiziere. Nicht nötig. Außerdem sind Sie der Hauptverdächtige. Warum sollte ich meinen eigenen Kunden umbringen? Das wird Ihnen der Vorsitzende Richter beantworten. Sehen Sie, Inspektor Isby, selbst wenn ich meine Augen ganz weit aufreiße, weiß ich nicht einmal, wo ich bin. Ich weiß nur, dass mich irgendein Rattengift, das Sie mir gespritzt haben muss, so fröhlich macht. Ich brauche Ihre Hilfe. Das Beste für Sie wäre, aus Istanbul zu verschwinden. Wie denn? Mit diesem Flugticket nach Moskau. Ihre Botschaft hat das organisiert. Hab ich eine Botschaft? Jeder ehrliche Bürger hat eine. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin ein Flüchtling, selbst in meinem eigenen Körper. Bis für heute Abend, 8 Uhr. Wenn Sie den Flug nicht nehmen, bleibt mir keine andere Wahl, als Sie für den Mord an dem Juden zu verhaften. Das war also das. Bevor ich überhaupt wusste, warum ich war, wo ich war, wo immer das sein mochte, wurde ich grob aus dem Land abgeschoben. Der eigentliche Grund für meine Anwesenheit lag im Leichenschauhaus von Taksim, wo ihm nur der Muizin ein Schlaflied singen konnte. Also gab es keinen ersichtlichen Grund, länger auf diesem Spielplatz herumzusitzen. Nun, nun, Özbey. Dein Vorgesetzter würde dir sicher auf deine untätigen Pfoten hauen, wenn er wüsste, dass du bei der Arbeit geschlafen hast, während ein irrer, ungläubiger Säufer, Drogenfreak und potenzieller Schwerverbrecher in dein Büro eindringt, mit der kriminellen Absicht, dich zu töten. Malow, wie bist du an der Wache vorbeigekommen? Lass dir die Einzelheiten von seiner Witwe erklären. Hoch jetzt, Kumpel, wir machen eine kleine Spritztour in deinem Einzylinder-Bullenmobil. Kannst mir nichts vormachen, Malow. Die Luger ist nicht geladen. Tja, das ist deine Wette, SP. Also habe ich insgeheim deine Dienstwaffe hier als Trumpfkarte entwendet. Weißt du, hier bei uns landest du dafür im Todestrakt. Den Weg kenne ich schon. Hin und zurück, Kumpel. Das wird sein wie bei einem Klassentreffen meiner Rowdy-Knabenschule. Also, Özbey. Jetzt ist Radio-Quiz-Show und das bedeutet, dass die Uhr rückwärts tickt und ich deine Antwort brauche, bevor ich die Frage gestellt habe. Hier ist das erste Ergebnis. Falsche Antwort, Inspektor Özbey. Oh! Au! Wofür denn? Dafür, dass du mich in den ersten 12 Sekunden der ersten Stunde am Tag 1 unserer Taxi-Gefängnisfreundschaft angelogen hast. Frage 6. Wer hat dir dieses Flugticket nach Moskau gegeben? Frage 27. Wer hat mich damals in deinem Büro abgeladen? Frage 80. Ich habe dir die erste Frage nicht beantwortet. Stimmt. Hast du nicht. Wie gedankenlos von mir. Au! So, jetzt geht's langsam zum Finale, Inspektor. Was machte die langbeinige Moskauer Persönlichkeit Yuna Davitashvili hier in Istanbul? Die korrekte Antwortauswahl ist: erstens Urlaub, um ihren süßen Tuchus zu bräunen. Zweitens die lokalen Paschas mit ihren Zaubertricks zu unterhalten. Oder drittens vom sowjetischen Geheimdienst geschickt. Die einzige Antwort, die den Kandidaten auf der Stelle disqualifiziert, lautet: Weiß es nicht. Geheimdienst. Vermute ich. Vermuten? Du meinst, du bist nicht sicher. Warum haben sie den Juden Fleckenstein gesucht? Ist ein Forscher, Chemiker. Er hatte was, das sie haben wollten, wahrscheinlich... Was? Eine Pille. Dem Anschein nach... Was für eine Pille? Streng geheim. Keiner weiß es. Haben Sie sie von ihm gekriegt? Wie denn? Er wurde doch ermordet. Diese Frage werden wir gleich nochmal angehen. Wer hat dich angeheuert? Unser Geheimdienst. Ah! Das war die richtige Antwort. Kleiner Vorschuss. Sag mal, was hat diese verlassene Fabrik hier produziert, als sie noch gesund und munter war? Walzblech, glaube ich. Glaube ich nicht. Das Gemäuer diente als Moschee. Ich glaube, hier wurden Pilger produziert. Was willst du damit sagen? Was macht eine verlassene Fabrik mit einem klapprigen Minarett auf dem Dach? Ich... SB. Denk dran. Malov gibt dir einen Klaps. Es ist eine verlassene Moschee. Wie viele Moscheen werden in deinem Land verlassen? Nicht viele. Nicht eine einzige, denke ich. Außer jenen, die für ein kleines Vermögen an den Geheimdienst einer fremden Nachbarmacht vermietet werden. Weil niemand auch nur daran denken könnte, in einer heiligen Moschee nach unheiligen, schmutzigen Geschäften, insbesondere von Ungläubigen, die eigentlich hier nichts zu suchen haben, Ausschau zu halten. Nun die letzte Frage für den Supergewinn. Bereit, Inspektor? Was denn? Wo ist Abraham Fleckenstein? Tot? Du hast gesehen, wie seine Leiche aus dem Fluss gefischt wurde. Du hast Glück. Wir haben eine Sicherheitsklausel für die Top-Dollar-Frage. Du hast also eine zusätzliche Lebenschance. Also noch einmal die Jackpot-Frage, SB. Was habt ihr mit Abraham Fleckenstein gemacht? Warum fahren wir? Hä? Was zum Teufel geht hier vor? Wenn wir aus dem Bosporus auf die offene See kommen, können wir das Boot verlassen und über Land gehen, Professor Fleckenstein. Wer sind Sie? Marlow, Moskauer Detektiv. Für wen arbeiten Sie? Wenn ich das nur wüsste. Umkehren, sofort! Ich bestehe darauf. Wozu? Jetzt sind Sie in Sicherheit. Sicher vor wem? Vor Ihren Entführern. Spinnen Sie? Mich hat niemand entführt. Und was machen Sie dann hier auf dem Boot? Meine Arbeit. Aber Sie sind Fleckenstein. Fleckenstein? Wer ist Fleckenstein? Was wollen Sie von mir? Fangen wir mit der sogenannten Arbeit an, die Sie auf dem Boot machen. Wenn ich es Ihnen sage, bringen die mich um. Und ich mache Sie zum Krüppel, wenn nicht. Bingo. Meine Arbeit ist geheim. Für den Kreml. Warum hier? Warum in Istanbul? Eine List. In Moskau wäre es zu gefährlich. Eine Pille? Gefährlich? Ja! Von was für eine Pille reden wir? Sagen wir mal, Sie brauchen Ihre Finger für Ihre Laborexperimente, nicht wahr, Professor? Zeigefinger oder kleiner Finger? Sie haben die erste Wahl. Das nächste Mal bin ich dran. Verjüngung. Bedauere, mein Chinesisch ist ein bisschen verrostet. Eine Pille, die die Leute länger leben lässt. Eine Verjüngungspille. Na gut. Zu meiner Zeit war ich Experte für tödliche Gifte. Gib mir eine Zusammenfassung. Es ist eine Depotkapsel, die Mikroblocks enthält. Und die haben einen autonomen Stimulator. Was stimulieren Sie? Künstlich erzeugte Gehirnwellen sollen helfen, Körpergewebe und vitale Organe zu regenerieren. Sie senden Impulse aus, die identisch sind mit den natürlich übermittelten von dem Gehirn einer jungen, robusten Person. Ihre Pille überzeugt also die Körper, dass sie wieder jung sind? Kann sie. Und wen überzeugt das? Die Apparatschiks. das Zentralkomitee, das Politbüro. Sogar Andropow und die anderen 80-Jährigen? Sogar Brezhnev, als er noch lebte. Wer ist das? KGB? Ohne Zweifel. Ich warne Sie. Sie werden nicht weit kommen. Kopf runter, Opa! Wo bringen Sie mich hin? Zurück nach Moskau. Wozu? Weil ich dafür bezahlt werde. Bezahlt? Von wem? Ihre Enkelin. Wenigstens wird eine Person glücklich sein, sie zurückzukriegen. Enkelin? Ich hatte nie Kinder. Schon gar keine Enkelin. Wer war dann dieses junge Früchtchen, das mich auf diese wilde Gänsejagd geschickt hat? Woher soll ich das wissen? Es gibt wahrscheinlich Dutzende von Agenturen, die versuchen, meine Arbeit in die Finger zu kriegen. Es kann irgendeine davon gewesen sein. Wissen Sie, Professor, ich hatte mich wirklich auf diese neuen Schuhe gefreut. Und auf eine Notreserve-Cognac-Flasche oder auch 12 in meinem Arzneischrank. Pech gehabt, Malov! Naja, betrachten wir es von der Butterseite. Es war ein Freifahrtschein zurück nach Hause. Meine einzige Furcht war, dass man mich zurück ins Psychuschka schicken würde. Mit den Elektroschocks und den sadistischen Badewannen voller Eiswürfel. Doch sehr bald biss Andropow ins Gras. Vielleicht nicht ohne fremde Hilfe, wie sie wollen. Und sonnige Tage breiteten sich über Moskau wie Unkraut. Also wurde ich nur wieder in das Ljubljanka-Gefängnis geschickt, wo die tägliche Routine nicht mehr die Kugel im Nacken war, sondern nur ausgerissene Fingernägel. Fortschritt. Nach ein paar langen Monaten wurde ich dort wegen unbezahlter, aber fälliger Miete rausgeschmissen. Und ich war wieder draußen als ein, wie wir es hier in diesem bestmöglichen aller Volksparadiese nennen, freier Bürger. Juchheisa Juche. Und irgendwie fühlte ich mich, trotz alledem, in Höchstform. Fast wieder jugendlich. Ein alternder Gigolo mit ultramunteren Hormonen. Seltsam. Und dann, eines Tages, ein paar muntere Jahre später in die süße Zukunft hinein, schlenderte ich geistesabwesend durch das sonnige Moskau. Und da stand die Lady in Person vor mir. Und starrte mich an wie ein einäugiges Kätzchen einen Fischladen. Es konnte nur sie sein, obwohl sie irgendwie ihr Altwerden beschleunigt hatte. Sie ging vornüber gebeugt und hatte offenbar ihren Hexenbesen in einen Spazierstock verwandelt. Hör zu, harter Bursche. Vor ein paar Jahren hat die CIA, frag mich nicht, wie, eine Urinprobe von Brezhnev in die Hände bekommen. Die Ärzte gaben ihm noch 6 Monate. Allerhöchstens. Ich habe meine Hände in sein Hemd gesteckt und ihm meine dynamische Energie gegeben, direkt aus dem Kaukasus. Glaubst du wirklich an diesen Blödsinn, Juna? Ja, er hat danach noch 3 Jahre gelebt und ist sogar jünger geworden. War es nicht die Verjüngungspille? Die Pille von dem Juden, alles Quatsch. Aber sie schluckten sie zu Tausenden allesamt, sogar Andropow. Ein cleverer Kerl, der es hätte besser wissen müssen. Sie ließen es sich nicht ausreden. Unsterblich. Sie waren besessen davon. Unser Auftrag war, den Juden zu finden und für uns arbeiten zu lassen. Aber gleichzeitig testeten wir unser eigenes Serum. Es war zu riskant, in Moskau Versuchskaninchen zu finden. Falls in der Türkei was schief ging mit den Experimenten, und das tat es, ihr armen Teufel. Würde das niemand mitkriegen. Und hat euer Elixier am Ende gewirkt? Ob du es glaubst oder nicht, es hat gewirkt. Aber erst als wir unerwarteterweise das richtige Versuchskaninchen gefunden hatten. Und was ist aus der Kröte geworden? Ich habe noch ein paar Spielschulden mit ihr zu begleichen. Vom Winde verweht. Er wollte dich in der Moschee foltern und zum Krüppel machen. Zu deinem Glück habe ich dein Leben gerettet, indem ich dir eine Spritze verpasste, die dich für ein Weilchen K.O. gemacht hat. Eine Spritze? Was für eine Spritze? War ich in all diesen Jahren mit Jonas Unsterblichkeitselixier in meinen Adern rumgelaufen, sodass ich mein brausendes Protein wie ein wiedergeborener Jackbulle fühlte? Vielleicht war das Zeug noch immer in meinem Blut. Wer konnte das wissen? Aber wenn es wirklich wirkte, warum hat sie es nicht selber genommen, statt sich verkommen zu lassen? Wie auch immer, wollte ich wirklich ewig leben? Alle meine Marloff-Narben in die Ewigkeit tragen? Nein. Es war höchste Zeit, das Verjüngungsserum, das noch immer in meinen Zellen schwamm, mit einer massiven Infusion von armenischem Feuerwasser, hergestellt oben auf dem Ararat, zu verdünnen. Sie erinnern sich, dort hatte Genosse Noah seine Kolchose aufgebaut, damals in den glücklichen Tagen, bevor irgendwer an Unsterblichkeitspillen auch nur gedacht hatte. Jedenfalls nicht für den alten Maloff. Nein. Leben nach dem Tod. Wozu? Das ist schon unser Alltag hier in Moskau. Maloff und die Kremlpille von David Zane Meyrowitz. Maloff, Udo Schenk. Wanda Karlovna, Bettina Kerl. Inspektor Özbey, Steffen Räuber. Djuna Davitaschwili, Manuela Alfons. In weiteren Rollen Katrin Hauptmann, Peter Harting, Sandra Kuba, Ulrich Haß, Frank Musekamp und Walter Renneisen. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Lars Zastrow. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Georg Büren.